Mein Honda Jazz in der Ofeinfahrt und all meine Sachen passen grad so da rein. Fühlt sich an, als ob es mich zerreißt. Tausch das Dorf mit einer großen Stadt und graue Fassaden gegen bunte Farben ein. So wie ich bin, darf ich hier nicht sein. Ich verlieb mich viel zu gern, um mich dafür zu erklären, wie es ist für mich mit einer Frau an meiner Hand. Warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Küssen, wenn keiner guckt. Hab mich gefragt, ist an mir irgendwas verkehrt? Und ist es all die Tränen wert? Stell mir vor, dass die Welt verrückt und dass man sich, Frau sich aussuchen kann, wessen Herz man begehrt. Ich verlieb mich viel zu gern, um mich dafür zu erklären, wie es ist für mich. Frau an meiner Hand. Warum ist mein